Am 27. Juli fanden in allen Orten von Korea die Tanzveranstaltungen der Jugendlichen und Studenten zum 64. Jahrestag des Sieges im großen Vaterländischen Befreiungskrieg statt. Auf den Tanzplätzen in der Hauptstadt tanzten sie fröhlich nach den Klängen der Lieder wie das Marschlied vom 27. Juli und Wir siegten. An diesem Tag gab es auch in den Bezirkshauptstädten, Städten und Kreisen die Tanzveranstaltungen.